Genau. Schubidu. Nee, einen anderen. Wie geht denn das andere? Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer lauschigster aller Museums-Podcast, der Museum-Bug. Mit mir, Jörg und Matthias und Martha. Hallo wieder mal, und ihr fragt euch sicher, oder diejenigen, die das jetzt neu hören, was ist das überhaupt für ein komischer Podcast? Das ist der Podcast, in dem wir drei immer in Ausstellungen und in Museen gehen, danach uns schnell was zu essen holen und dann ganz frisch über unsere Eindrücke sprechen von den Ausstellungen. Genau, und dazu gehört immer ein Kaltgetränk. Genau. In dem Fall Cheers. Bier. Cheers. Cheers. Genau, und heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil heute wollen uns Matthias und Martha nämlich mal was über die Natur erzählen. Und übers Weltall und über Dinosaurier. Oh. Und über diese ganz, alles das, was kreucht und fleucht und wächst, gell? Ja, wir waren. Also, ja. Wir waren im Museum der Museen. Museum der Museen. Wir waren nämlich im Museum für Naturkunde in Berlin. Nicht im Naturkundemuseum. Nein, das ist falsch. Ich sage immer Naturkundemuseum. Ja. Ist falsch, ja? Ja, habe ich jetzt gelernt. Und wir haben noch ein Novum, denn Martha und Matthias haben mich überzeugt, so wie es ja eigentlich gute alte Tradition ist, dass wir vorher die ganze Zeit über andere Dinge sprechen, machen wir das jetzt nicht, sondern kommen direkt zum Punkt und zum Museum und sprechen hinterher erst über den ganzen Quatsch, für den ihr euch eigentlich nicht interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir drehen den Spieß rum. Wenn ihr euch nämlich trotzdem interessiert für den ganzen Krempel, dann könnt ihr, und wenn ihr über ein kapitelmarkenfähiges Abspielgerät verfügt, dann könnt ihr nämlich jetzt ans Ende springen und könnt euch den Quatsch anhören. Das muss sich also gar nichts ändern. Ja, wir haben auch noch eine kleine Ankündigung zu machen, die euch alle sehr interessieren wird. Aber das machen wir am Ende. Aber das machen wir halt jetzt am Ende. Ja. Oh, Cliffhanger, ne? Gut. Ja, Museum für Naturkunde waren wir. Wir sind mal wieder in Berlin unterwegs. Wir hatten das auch schon ewig auf dem Zettel, ne? Ja. Also es gibt wirklich einen Zettel. Ja. Übrigens, und da stand das drauf, von ganz am Anfang schon. Das stimmt, das war eigentlich die erste Idee, die wir hatten, Museum für Naturkunde. Mhm. Genau, in Berlin ist es, in Berlin Mitte, also wo ist es überhaupt zu finden? Es hat ja, wie nicht jedes Museum, eine eigene U-Bahn-Station, ne? Was schon ganz geil ist. U-Bahn eigentlich. Sogar? Ja, ist so eine U-Bahn-Station. Cool. Museum für Naturkunde ist eine U-Bahn-Station. Da hält die U, irgendeine U-Bahn-Linie hält da. Fünf oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich kenne mich. Wir fahren alle Fahrrad. Ihr merkt das gerade. Ja. Das ist übrigens auch der Tipp. Fahr da trotzdem mit dem Fahrrad hin, auch wenn es da eine U-Bahn-Station ist. Das stimmt. Allerdings, für diejenigen, die kein Fahrrad haben, einfach, Hä? genau, kann man da einfach, ja. Also der Tipp für diejenigen, die kein Fahrrad haben. Es besorgt euch ein Fahrrad. Ja, aber, natürlich. Aber das Museum für Naturkunde ist ja auch in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das heißt, selbst wenn man von ganz weit draußen anreist, dann kann man da aussteigen und läuft vielleicht ganz kurz rüber, sind zwei Stationen oder sowas. Wenn man zum Beispiel aus Paris käme oder so. Genau, aus Paris, da kannst du eigentlich, du kannst auch in Paris schon aussteigen. Ja. Und dann rüberlaufen. Da gibt es auch schöne Museen. Ja. Und bessere Fahrradinfrastruktur inzwischen. Echt? Ich glaube schon. Das stimmt. Ganze Champs-Élysées ist ja jetzt. Das ist toll. Schon der erste Pluspunkt fürs Museum für Naturkunde. Wir haben sehr viele Fahrradstellplätze vor dem Haus. Naja. 10 Ständer waren da. Ja, da wo wir da geparkt haben. Aber hast du mal rechts und links geguckt? Da waren auch noch ein paar. Da waren noch Büsche. Naja, okay. Büsche, ja. Da war Natur. Fahrradständer getarnt als Büsche. Man kann sicherlich noch ein paar mehr dahinstellen, aber es gab schon noch ein paar mehr als. Okay. Ja. Anders als in anderen Museen, wo es überhaupt gar keine Fahrradstände gibt. Ja. Egal. Auf jeden Fall ist unweit vom Hauptbahnhof. Es ist auch neben dem Hamburger Bahnhof quasi auch so ein bisschen. Ne? Also ja, es ist halt alles nicht weit voneinander entfernt. Genau, da sind wir hingegangen. Und was ist das überhaupt für ein Ding? Das Museum für Naturkunde? Es ist ein altes Museum. Es ist ein überraschend mal, finde ich, gar nicht so großes Museum. Ja. Also das, was man sieht. Das, was man, da, wo man gucken kann. Da, wo man reingucken Ausstellung. Kann. Ja, Ausstellung, genau. Ja. Das ist gar nicht so viel. Das ist auf jeden Fall so ein richtig schönes, altehrwürdiges Gebäude. Ja. Das war wahrscheinlich schon immer so. Wilhelminisch. Wilhelminisch. Bauweise. Du erkundigst dich doch immer, was da vorher drin war und so. Ach, es wurde schon dafür gebaut, oder? Wegen diesen ganzen riesen Dinos da? Ja, ja. Ob die Dinos da von vornherein drin waren, weiß ich nicht. Aber es war aber die Halle wurde gebaut für die Dinos? Als Dinosauriersaal. Das ist schon der Dinosauriersaal. Aber es sieht von außen, kann man wirklich sagen, aus wie ein Museum. Also ja, richtig, Säulen man dran. Guckt sich das an. Ja, man guckt da so und denkt sich, das ist ein Museum. Ja, mit Dinosauriern drin. Ja. Deswegen ist es halt auch ein Museum. Ja. Ja, Säulen und Dinosaurier sind ja eigentlich die Definitions. Stimmt, das sind die Merkmale vom Museum. Genau, institutionell, das war früher mal Teil von der Humboldt-Universität oder Kaiser-Wilhelms-Universität, ne? Und irgendwann ist es aber eigenständig geworden, wurde zu einer Stiftung umgewandelt. Und dann ist es ja auch, das muss man ja auch sagen, jetzt nicht nur quasi Museum mit Sammlung, sondern es ist ja auch ein Forschungsmuseum. Also es ist Teil der Leibniz sogar inzwischen Forschungsgemeinschaft. Das ist das Ziel, oder? Man hat das Gefühl, es ist eine Forschungsinstitution mit Museum. Ist so mein Eindruck. Ja, genau. Habe ich auch den Eindruck. Allerdings weiß ich nicht, jetzt so rein vom Gucken, man sieht, da sind noch viele andere Gebäude drumherum um dieses Ausstellungsgebäude. Da geht dann wahrscheinlich irgendwie Wissenschaft und Forschung, aber so als nur rein vom Gucken sieht man das jetzt nicht unbedingt. Egal, aber das vielleicht so das Institutionelle und ja, also das, was man, das meintest du, glaube ich, Matthias, ne? Als man denkt immer so, Museum für Naturkunde, jedenfalls hatte ich das so abgespeichert, ja, das ist das Ding mit den Dinosauriern drin. Aber es ist ja für Naturkunde, also es geht ja nicht um Dinosaurier, aber vielleicht eins nach dem anderen. Dann sind wir da so reingegangen. Aber die Dinosaurier spielen eine ganz große Rolle in der Wahl des Museums. Also ich glaube, du gehst da schon hin, weil Wahl? Du meinst Wale? Weil du die Dinos sehen willst. Gibt's auch, in klein. Ja. Aber ich finde, also wenn man so, also wir sprechen natürlich aus unserer Berliner Blase auch so ein bisschen raus, aber wenn man sich da die Museumslandschaft anschaut, ist so, ja, das Naturkundemuseum, das ist so eine Institution, finde ich auch irgendwie. Und alle so, ja, was kennst du, coole Museen hier? Ja, Naturkundemuseum, genau. Weil da gibt's halt Dinos. Das wird so in einem Atemzug auch mit dem Senckenberg-Museum in Frankfurt genannt immer, oder? Kann was die Dinos nicht. Angeht, ja. Aber ja, Dinos. Also wirklich, wenn du ein Museum hast, bist und du hast Dinos, dann hast du da eigentlich schon gewonnen. Ja. Ja, ich finde, ein Museum ohne Dinos, das ist schon, hast schon schwer. Das stimmt, das betrifft eigentlich 90% aller Museen in Deutschland. Ich finde, jeder sollte so einen kleinen Dino-Museum haben. Ja. Ja, da sind wir da mal reingegangen und als erstes habe ich ja vom Eingang noch einen Joint gefunden. Das war wirklich lustig. Yeah. Ja. Jörg stolpert so über so einen Joint. Ja. Schön gedreht. So ein nicht gerauchter Joint, lacht da rum. Tja, was machen wir jetzt damit? Liegt jetzt irgendwie drüben auf dem Tisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr kiffen, ihr könnt uns gerne schreiben und dann schicken wir euch diesen Joint zu. Joint at Museum Bug. Ja. Nett. Genau. Das war schon mal auch ein positiver Pluspunkt. Ist ja auch irgendwie was Natürliches, ja. Ne? Ja, für Natur war jetzt ja lange der Claim des Museums für Naturkunde. Genau, aber was findet man denn da jetzt überhaupt drin? Also man geht irgendwie so rein und dann gibt man seine Klamotten irgendwie ab im Keller. Das Lustige ist, man geht in so ein Museum rein, was einen so schon irgendwie an eine alte Schule erinnert oder irgendwie so eine alte Uni oder ne, man musste erstmal in den Keller und die Garderobe, das ist all, ich fand das sehr so, wenn du sagst, man steht davor und man denkt gleich, es ist ein Museum, ja, aber ich fand so vom Flair her hat das eher sowas wie so ein olles Philosophicum oder so. Also so, ja. Oder so eine italienische ja, Akademia oder so. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, ich hatte das gleiche Flurgefühl wie an der Humboldt-Universität. Oder? Ja. Irgendwie so, das hat, aber ich finde es auch charmant. Also ich, ja, ich war auch auf dem Klo und habe gedacht, ach wie schön, das ist nicht so dieses super, immer so super schicke Museumsstyle. Ja, so, da sind wir ja schon, da sind wir schon bei unserer alten Kategorie Museum Bug Toilet Test. Genau. Wie waren denn die Toiletten? Die Toilettentest gemacht, die waren sauber. Okay. Und die hatten also grüne Kacheln und ja, also ich habe und so, alles so ein bisschen oll halt, aber es fand ich schön. Also ich schön, da haben gemütlich. Wir schon mal eine wichtige Sache eigentlich schon mal abgehakt. Das ist aber auch so geil, wie man einfach merkt, wie sich so Museen halt über die, man kann ja hier in dem Fall schon fast sagen Jahrhunderte, auch irgendwie gewandelt haben, weil wir kamen da ja wirklich rein und dann so, ah ja, da drüben sind die Schließfächer. Und dann sagte so ein Wachmensch so, ja, Taschen abgeben, die passen da nicht rein. Da müssen sie in den Keller. Und dann sind wir so die Treppe runter und dann saß so ein Kollege da, der erstmal guckt hat wie, was wollen die jetzt von genau. mir? Sprecht mich nicht an. Genau. Was wollen sie? Taschen abgeben. Ja, okay. Und das hat alles, also es hat dann gut geklappt, irgendwie alles nett. Aber es war so, wir waren so die Einzigen, die da im Keller waren beim Taschen abgeben. Das war irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Und das, man hatte halt einfach das Gefühl, für diese Massen an Besuchern, die, also heute ging es ja wirklich, aber total. An manchen Tagen, gerade am Wochenende wahrscheinlich viel Familien da los, auch diese Servicebereiche sind so ein bisschen unterdimensioniert ja, und eigentlich. Und alles so voll so enge Treppenhäuser und so, ja. Das ist voll witzig. Ja, eigentlich ist es wirklich, da hast du recht, es ist nicht so Museumsgroß, Museumsfoyer oder was auch immer, sondern alles so verwinkelt. Ja, der Robe, da hat früher keiner drüber nachgedacht. Treppen überall. So. Ne, so. Genau. Stimmt, da hatten die Leute, damals hatten die Leute, glaube ich, auch noch wenig Kleider. Darf ich ihnen ihren Mantel abnehmen? Pelzmäntel. Ja, ja. Ja, die wurden dann direkt ausgestellt. In diese Gläser, dazu kommen wir ja gleich. In diese Alkoholgläser. Genau. Ja. Gleich ausgestopft. Darf ich ihren Mantel reinigen? Darf ich ihren Mantel ausstopfen? Ja, aber gut, also ich meine, dann haben das, wir. Das, was wir da gesehen haben. Von alles im Pelzmäntel von so Berliner Frauen. Ja. Also, na gut, wir kamen dann aus dem, stiegen die Treppen wieder empor. Genau. Und das Erste, was man sieht, ist, da guckt ein Dino durch eine Glaswand durch. Jo. So. Ja. Der guckte durch die Glaswand durch. War da so, ne? Aber man konnte auch schon durchs Glas, also durchs Fenster durchgucken. Und dann sah man eigentlich schon, ja, weiß nicht, ist das so die Hauptattraktion Prunkstück, das Museum für Naturkunde? Ja. In diesen riesig großen Innen, wie heißt Lichthof. Ja, das ist schon das Dollste. Ja. Das sieht man auch als allererstes. Ich glaube, diesen Dino-Kopf, den du da beschreibst, also ihr müsst euch vorstellen, da ist so eine Glasscheibe, wo man in den Raum reingucken kann und da ist das Skelett in dem Raum drin, aber der Kopf vom Skelett, der guckt aus dem Raum raus sozusagen. In die dem Glasscheibe Flur, ist dazwischen in dem und steht. Ne? Der Kopf ist dann so plastiziert, so wie so. Ausgearbeitet. Ja, wie der Dino mit Haut und allem Haaren gewesen wäre. Ja. Und aber ich meine, dieser Saal, man kann ihn sehr gut damit beschreiben, dass man, also wenn man bedenkt, dass das Erste, was wir gesehen haben, war das Schild von die Plakette vom Guinness Buch der Rekorde, auf dem irgendwie draufsteht, hier steht der größte zusammengesetzte Dinosaurier-Skelett der Welt. Ach, das war das größte Dinosaurier-Skelett? Zusammengesetzt. Also zusammen. Das größte. Ja, da haben sie schon wieder getrickst, ne? Was denn? Nee, schon gut. Ja, wahrscheinlich sind viele Teile, die wahrscheinlich von einem größeren Dinosaurier sind, nicht ganz erhalten. So. Ach so, ich dachte, das bezog sich nur auf den, was ist das für eine Saurierart? War das nicht der größte Brachiosaurus-Skelett? Nee. Das ist so wie wir der größte Museum Bug Podcast. Ja, genau. Auf jeden Fall man kommt ins Museum rein und man sieht sofort diese Halle. Man sieht es ja schon von Weitem und dann sieht man diese Riesenskelette und ich finde es schon voll cool. Ja, im Hintergrund leise die Hauptmusik von Jurassic Park. Park. John Williams einsam in der Ecke mit so einem Hut vor sich spielt. Auf einer Geige. Genau. Auf einer Panflöte. Ja. Aber dieser Brachiosaurus, war das richtig? Ich tue mir immer so schwer mit den Namen. Die kann man sich schwer merken, ne? Nur so 5- bis 6-, 8-jährige Jungs können sich das gut merken. Ja. Oder Mädchen auch. Ja. Mädchen auch? Mädchen auch. Okay. Vor allem Mädchen. Genau, also ein Riesending, keine Ahnung, habt ihr euch die Maße gemerkt? Der ist irgendwie 20 Meter hoch oder so vielleicht. Also dieser Innenhof ist halt riesig hoch und da drin steht halt dieser, tja, die Maße weiß ich jetzt nicht, also wirklich unglaublich große. Der umspannt wirklich den kompletten Raum. Ein Pflanzenfresser, wir haben davor gestanden und so gedacht, ey, allein durch Pflanzenfressen, krass, wie kann man denn da so groß so werden, groß, ne? Aber die haben auch große Pflanzen gefressen. Und ja, viel. So, stimmt. Ja, stimmt. Ja, so wird dein Schuh raus. Die Pflanzen waren ja viel größer damals. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja, klar, da hast du natürlich die Erklärung. Ne? Ja, gut. Ein Riesenspinat. Problem solved. So. Aber da waren auch andere Dinosaurier um den großen Pflanzenfresser drumherum. Ja. Auch Fleischfresser, also ja. So. Allosaurus. Das war der aus aus der Scheibe da rausguckt. Und das ja. War ein Allosaurus. So, sind das diese Raptoren? Das sind auf jeden Fall Fleischfresser. Die in Jurassic Park immer dann auf Menschenjagd gehen? Das sind Raptoren, aber das sieht ja noch aus. Ach so, okay. Matthias, du scheinst da. Kennst dich da aus. Nee, die sind ja viel kleiner. Und die, bist du Paläontologe? Die sind voll fies. Ja, genau. Velociraptor. Ja, die sind ganz fies. Aber es ist tatsächlich das Jura, was da ja gezeigt wird. Es ist die Zeit des Jura. Das haben wir. Die Studium von den Gesetzen. Ja, genau. Die waren alle sehr gebildet damals. Und gerecht. Oh Mann. Und Gerechtigkeit. Ja, gerecht. Die waren auch blind. Die haben so ein Ding um Kopf und so eine Waage in der Hand gehabt. Das ist doch ja. Kann doch alles, gehört alles zusammen. Yeah. Ja. Und ein Clou an diesem Lichthof mit den großen, riesig großen Dinosaurier-Skeletten sind ja diese Ferngläser, nenne ich es jetzt mal, wo man so durchguckt und man sieht irgendwie in den Raum rein. Und wenn man dann das Fernglas so ein bisschen hin und her bewegt, dann sieht man auf einmal, wie sich um das Skelett eines bestimmten Dinosauriers, den man gerade fokussiert, dann auf einmal so die inneren Organe da drin bilden und dann irgendwie die Muskeln drumherum bilden, dann die Haut und dann auf einmal ist man gar nicht mehr irgendwie in dem Innenhof, sondern man ist irgendwie im Jura. So voll die Vorstufen der Augmented Reality. Ja, ja, genau. Aber alles irgendwie in so einer grafischen Ästhetik der frühen Nullerjahre. Also, aber irgendwie auch ja, irgendwie nett. Also ich finde, das ist alles so. Ich glaube, das Naturkundemuseum hat bei mir so einen Dollenstein im Brett, dass ich so alles, was ich bei anderen Museen überhaupt nicht ertragen würde. Und ich sage, ach, das ist doch total. Ja, Versteigerung im Brett bei dir. Ja, ja. Genau. Nee, ich weiß auch noch, als ich das erste Mal mit meinen Kindern da war Levi noch echt klein. Also mein Sohn war so, keine Ahnung, 3 oder 4. Und der war so fasziniert von diesem ersten Raum. Wir kamen in diesen ersten Raum, es war mega voll in diesem Museum. Ja. Also richtig proppenvoll. Ja. Und nicht so ganz so voll wie bei der Party. Mhm. Donner Tristan Abschiedsparty müssen wir auch noch erzählen. Oh, ja. Aber war schon voll. Und dann hat er sich diese Sachen angeguckt und wir sind weitergegangen. Und dann war er auf einmal weg. Mhm. In diesem vollen Museum. Mhm. Und dann haben wir diese Wachleute gefragt, so einen kleinen Jungen gesehen und so. Nicht gesehen. Dann bin ich wieder zurück. Und stand da war der ganz oben auf dem Brachiosaurus. Genau. Nee, stand der vor diesen Filmen, also, die du gerade beschrieben hast. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen mal weiter. Und dann, weißt du, in 10 Minuten war der wieder weg. Ja. Und diese Wachleute haben schon gleich so jetzt als gezeigt, im Computerspielemuseum, da war er ja auch dabei, da war er ja gar nicht weg. Ne? Da war er die ganze Zeit nur irgendwie an einer Spielekonsole. Aber egal, mal letztes Mal. Ja, da war ich von diesen Animationen da. Ja. Das habe ich vor allem verloren, das wollte ich sagen. So Nullerjahre, Animationen ja, genau. Nullerjahren. So. Ja, das ist so ganz, also das ist so ganz charmant, so sagen wir mal. Ne? Aber könnte man vielleicht auch nochmal wieder neu überarbeiten. Oder so. Aber dieser, ich meine, wir haben gerade schon gesagt, dieser Dino-Raum ist ja wirklich das Ding, deswegen kommen die Leute halt dahin. Eben, da brauchst du auch nichts überarbeiten, da musst du kein Geld anschicken. Ja. Die Leute kommen ja. Eh ach so, ja gut, aber dann. Da passiert auch, aber insgesamt in dem Raum jetzt auch nicht so viel mehr, ne? Es gibt noch so eine Ecke, da wird noch thematisiert, wo kommt der Krempel überhaupt her. Ja. Mhm. Und Moment, also doch, es gibt noch eine Sache, die mega wichtig ist, der Archäopteryx. Ja. Der ist ja praktisch ein Raum für das sich. Berliner Exemplar nämlich. Ja. Es gibt mehrere und da ist das Berliner Exemplar eines der berühmtesten der Welt und es ist ein Relief, nennen wir das? Nee, nicht nee auch Relief. Eine Versteinerung. Ja. Aber also nicht eine aus dem eine Stein komplett, Flachware. Ne, nicht aus dem Stein komplett herausgeholte Versteinerung, ja. Sondern die ist noch halb im Stein. Danke. So. Ja, integriert. Ja. Das ist der Archäopteryx, der erste Vogel der Welt sozusagen. Der flachste Vogel der Welt. Ja. Ein ganz kleines Vögelchen. Den eigentlich. Kann man da sehen. Man und dann, kann die Federn sogar sehen im Stein. Man kann die Federn sehen im Stein und da wird er immer so mit so ganz zurückgenommenem Lichtspiel irgendwie so ein bisschen inszeniert. Ne? Das ist eigentlich ganz schön. Das mein, würde er sich bewegen. Sage, so. Ja. Das ist echt genau. Total schön gemacht. Ich sage das jetzt schon, das ist mein Lieblingsobjekt im ganzen Museum. Der ja, da machst du es aber einfach. Das ist ja irgendwie das eins der... Krasse überhaupt. Ich kann auch sagen, das der zweite Lithiumkristall von rechts. So. Nein, Iridium. Ach so, genau. Das ist doch tut mir leid, ich habe mich vertan. Ja. Du meinst es Iridium. Uran. Uran, ja. Nee, aber tatsächlich, ich kannte diesen Archäopteryx, den kannte ich so, also in kleinen... Das ist ein guter Kumpel. Einige von früher. Seid genau. Immer Bierchen trinken gegangen. Einige meiner besten Freunde sind Archäopteryx. Nee, aber den kannte ich so als Junge, so als wenn man so als Dinos steht, so. Ja. Ne? Und da kannte ich diese Abbildung halt immer nur. Und deswegen fand ich das so cool, den da mal gesehen zu haben, weil das ja auch so wichtig ist mit dieser ganzen Diskussion mit vielleicht irgendwelche Dinos auch mal Federn gehabt und so. Das ja. Fand ich cool, dass man das da so sieht. Und der ist geht fast ein bisschen unter in der kleinen Ecke, wo er ist, finde ich. Ja, aber dafür wird er auch in diesem extra Raum so mega... Der hat so eine kleine Kapelle. Ja, eben, wie so eine Nische in der Kirche, ja. Stimmt. Ja, es ist schon das Heiligtum. Ja, so, schon so wird der inszeniert. Der heilige Gral. Der Archäopteryx. Wie aus dem Asterix und Obelix Comic. Der Archäopteryx. Archäasterix. Aber das stimmt, das ist schon auch eins meiner Dingsobjekte da. Genau. Und ja, aus Schulbüchern kennt man auch genau dieses Exemplar, glaube ich. Also jedenfalls ich. In meinem Biobuch war der irgendwie war das Exemplar abgebildet. Aber ja. ganz kurz, dieser erste Raum, in dem man da drin ist, der ist wirklich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der ist halt zum Staunen da. Mhm. Also man läuft so durch und denkt sich, wow, krass, wie die aussehen, so groß. Ja. Das war es dann auch. Man kommt dann drüben wieder raus. Es ist nicht das, was man so vielleicht bei so Museen erwartet, so mit Hands-on und hier was zu machen und da ein Hebel und was auslösen und probieren und so, das ist gar nicht, brauchst vielleicht auch nicht, aber das gar gibt's nicht, nur ganz rudimentär. Das Staunen finde ich schön, was du gesagt hast, das ist wirklich so zum, dass man rein, das ist ja so lustig, sie bauen das ja dramaturgisch gar nicht so krass auf, dass das als Ende am Ende kommt oder da irgendwann in der Mitte oder so, sondern es ist der so. Der Tusch ist am Anfang. Wow, ja. Genau. Ja. Es ist schon das große Staunen doch, ja. Ja, und also eine Sache, über die dann auch früher immer noch so geredet wurde, irgendwie was diese Eingangshalle irgendwie anbelangt, weiß ich noch, sind die Texttafeln, weil man da ja mit dem Finger auf so unterstrichene Begriffe drücken kann. Ja. Und dann kann man irgendwie in dem Monitor daneben, der in diese Texttafel eingelassen ist, noch so Zusatzinformationen. Das ist irgendwie, ich erinnere mich noch daran, darüber gesprochen zu haben und zu denken so, boah, das ist aber der heiße Scheiß. Modern. Ey, man kann hier auf die Texte draufdrücken und dann kriegt man noch mehr Text. Das ist voll geil. Ja. Und und jetzt betrachte ich das etwas gelassener, glaube ich. Ja. Ich habe insgesamt nicht so viel gelesen da drin. Aber gut, nee. das ist ein persönliches Problem vielleicht doch. Genau. Aber man guckt halt viel. Ein paar Sachen habe ich schon gelesen. Ich fand die Texte eigentlich auch ganz gut. Also mir ist da nichts Doofes irgendwie aufgefallen oder so. Ich fand die eigentlich auch ganz gut geschrieben. Ja. Die ich gelesen habe. Ja, die fand ich auch. Und ansonsten ist man aber auch vieles, oder ich rede vielleicht eher über mich, im Naturkundemuseum, da geht es halt einfach irgendwie auch viel um so Daten oder so, ne? Also ich kann mir das eh alles nicht merken. Das ist auch vollkommen wurscht. Ne? Also mit den Millionen Jahren und sowas. Und mit nee, aber so für den Moment. Zumindest, weißt du, dass man irgendwie, keine Ahnung, da Knochen XY hat und dann habe ich irgendwie mehr so darauf geachtet, ach ja, hier so und so viel tausend Jahre alt oder so. Mhm. Also so diese Metadaten quasi. Dann kann ich dich das alles fragen. Ich find, jetzt ja, ich habe das alles mir gemerkt. Also diese Einordnung, ich finde es eigentlich ganz interessant, wie sie es alles aufgebaut haben. Wahrscheinlich konnten sie gar nicht so wahnsinnig toll das alles aufbauen, weil sie sehr an diesen Gebäudestruktur gebunden sind. Ne? Ja. Aber eigentlich ist es ja interessant, du kommst da bei den Dinos rein. Ja. Ne? Dieser riesige erste Tusch und dieser große Saal. Dann gehst du in den nächsten Saal, da kommt erstmal, wie die Erde aufgebaut ist, sozusagen, der Planet Erde. Ja. Aber auch nicht nur, ne? Also auch irgendwie nicht nur, aber ja, irgendwie das war so das, was bei mir hängen geblieben ist. Und dann kommst du in den nächsten Raum und dann ist, wie ist das Sonnensystem aufgebaut? Ja. Also es ist ja schon irgendwie so ein bisschen, ja. Also so würde ich jetzt keine. Lass uns noch mal ein bisschen über die Räume reden. Schulbuch vielleicht. So aufbauen. Also weißt du, was ich meine? Es ist so, und danach kommt das dann mit den Säugetieren. Also ich glaube, sie sind sehr an diese Raumstruktur gebunden, glaube ich einfach. Und es ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm. Mir fällt es nur jetzt gerade so auf, wo wir darüber reden. Ja. Vor allem, wenn du sagst, so Texte lesen, irgendwie sowas lernen, in Anführungsstrichen, ne? Kann ich mir das jetzt so wahnsinnig nicht gut erschließen unbedingt. Das stimmt, aber jetzt nur auf der, also wenn man jetzt nur, also ich habe jetzt auch gerade nur quasi über Texttafeln geredet. Ich meine, das ganze Museum ist ja, oder nicht das ganze Museum, aber viel ist ja auch irgendwie durch besondere Installationen irgendwie erklärt. Also zum Beispiel, ne, wenn man in den nächsten Raum geht, hast du dann einen riesig großen Erdglobus, der so aufgeschnitten ist. Da sieht man dann irgendwie die verschiedenen Erdschichten irgendwie drin, ne? Und da, das ist ja auch beschrieben, also da ist ja auch Text und Ziffern und so dran. So konnte ich mir zum Beispiel merken, dass es bis zum Erdkern 5100 Kilometer sind. Ja, das hätte ich hast mir, du dir gemerkt. Ja, vielleicht auch ich nur. Ich habe mir auch eine Zahl gemerkt. Aber auch nur, Entschuldigung, wenn ich kurz aussprechen darf, weil es halt dieses Objekt gab, wo das dran stand. Ah, okay. Und wenn ich das in so einem Fließtext gelesen hätte, hätte ich ein Ohr rein und wieder, Ohr, ja. Zu einem Auge rein und zum anderen Ohr wieder raus. Ja, das stimmt. Also, was ich interessant fand oder was ich interessant gefunden hätte, wäre vielleicht, oder ich habe mir dann diesen Link gebaut. Ich habe mir dann diesen Link über diesen Meteoriten gebaut, der wohl dann dafür gesorgt hat, dass eben der beim Einschlag, nämlich 180 Kilometer war der Krater weit und 10 Kilometer war der Meteorit wohl Durchmesser. Dino-Killer. Ja, genau. Da habe ich mir so ein bisschen meine eigene Geschichte oder meine eigene Dramaturgie rausgesponnen, weil ich das dann sozusagen mehr verfolgt habe. Ja, wieso sind denn die Dinos ausgestorben? Wieso gibt es die jetzt nicht mehr? Aha, da ist die Erde ist so aufgebaut, gibt die Meteoriten. Aha, die kommen aus dem Sonnensystem und dann gehen wir ins Sonnensystem. Weißt du, so ein bisschen so habe ich mir dann diese Dramaturgie gemacht. Aber ansonsten ist es so irgendwie, empfinde das so als ein bisschen so Kapitel, die voneinander losgelöst sind. Ja. Es ist nicht so eine stringente Durcherzählung. Was auch okay ist. Ja, ja, klar. Also, ist auch okay. Das fällt mir nur jetzt gerade so ein, weil die Räume selbst sind ja nicht unbedingt riesen. Also, die Themen selbst werden jetzt nicht unbedingt wahnsinnig vertiefend in vielen Ebenen dargestellt. Ja. Also, ja, so kam es mir einfach vor. Oder ich bin da nicht reingegangen. Aber für mich in meinem Zustand, also in meinem normalen Zustand. Du hast den Joint noch nicht geraucht, ne? Aber war das tief genug. Lass uns mal ein bisschen über diesen zweiten Raum nochmal sprechen. Ja. Also, mir wird das gerade irgendwie so deutlich, das Museum kriegt es irgendwie hin, dass mir vieles so, also ich war jetzt nicht das erste Mal da, ich konnte mich überraschend an vieles erinnern, auch wo was steht. Ich glaube, das ist auch so eins der Museen, wo man so 20 Jahre später reingeht und denkt, in der Ecke steht doch immer der sowieso. Genau. Weißt du so? Ja, ja. Und also wie dieser Dino-Raum und der zweite Raum wird eben dominiert von diesem riesigen Globus, um den auch so ein Bildschirm drumherum fährt. Jörg hat mich freundlicherweise darauf hingewiesen. Ja. Schau mal, ein Bildschirm. Ja, Matthias hat in den letzten Monaten, muss man sagen, seine Liebe an Bildschirmen entdeckt. Herrlich. Ja. Geht mir einer ab? Nein, nachher vielleicht. Nee, auf jeden Fall. Und da waren aber auch Tiere, so ausgestopfte Tiere. Und diese Riesenlibelle. So eine Libelle so groß wie so ein Weißkopfseeadler. Ja, ja, das war ziemlich fies, ehrlich gesagt. Da haben wir so ein bisschen ekelnd vorgestanden und uns gefragt, oh Gott, wenn es heute so Rieseninsekten gäbe, wie man dann darauf abgehen würde. Ne? Mhm. Aber das hat ja Das war ja alles thematisch zusammengebunden, ne? Also es war jetzt ja nicht nur irgendwie, da steht, es ist ein Globus und daneben Tiere, ausgestopfte, sondern da war ja zum Beispiel auch die Frage, wie so Arten entstehen. Also, und das haben sie ja da erklärt, sozusagen mit, da ging es ja um die Plattentektonik und wie so quasi über die Milliarden Jahre sich unterschiedliche Kontinente gebildet haben und wie dadurch, dass halt, was weiß ich, Erdmassen aneinander geraten sind oder auch voneinander weggedriftet sind, dass irgendwie unüberwindliche Gebirge entstanden sind oder was weiß ich, dass das halt alles immer so Furten oder auch Barrieren für Tiere gewesen sind. Ne? Und genau. Das war so der, also einer der Zusammenhänge, der da irgendwie stark gemacht wurde. Warum gibt es, was weiß ich, in Nordafrika Ameisenbären oder so? Ne? Weil die halt, will ich nichts Falsches sagen, ich weiß nicht mehr, ob es der Ameisenbär war, aber weil halt dadurch, dass es irgendwie eine Verbindung zwischen Nord- und Südamerika dann auf einmal gegeben hat, der dann dahin migrieren konnte. Mm. Und so. Nach Afrika. Habe ich Afrika gesagt? Ich meine Amerika. Ja, das, nee, das ist schon. Das ist schon klar. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen. Ich will es jetzt auch gar nicht kritisieren, weil ich finde ja ein bisschen so, was Matthias gesagt hat, auch interessant, dass ich war jetzt auch schon öfter da und es ist so ein bisschen so nach Hause kommen. Also es ist irgendwie so, ganz komisch. Da ist das und das, das und ich fühle mich irgendwie wohl da. Also das muss ich echt von Anfang an sagen, ich fühle mich in diesem Museum wohl. Ja. Weil es ist vielleicht auch, weil es nicht zu viel ist. Oder weil ich mich entscheiden kann, dass ich nicht, dass es mir nicht so viel wird. Weiß ich nicht. Ja. Oder weil ich einfach staunen kann und diese Welt, also wie der Planet oder auch die Tiere auf diesem Planeten, wie die einen zum Staunen bringen, dass ich es einfach genießen kann. Ich finde, es ist sowas zum Genießen. Ja, das Museum für Genießer. Aber was du meintest mit diesem Heimelig und so, man findet da Sachen wieder, die man, ich meine, der nächste Raum ist auch so ein Raum, ne? Das ist so ein Durchgangs-, Sofa jetzt nicht so, da. Das ist eigentlich ein Durchgangsbereich. Eigentlich ein Treppenhaus, oder? Ja, ein Treppenhaus. Ein schönes, altes Treppenhaus. Riesig groß? Ja. Eignet sich eigentlich gar nicht dafür, da irgendwas drin zu machen. Und finde, da haben sie eine gute Lösung gefunden. Die haben so eine runde Projektionsfläche von der Decke gehängt. Und normalerweise steht unten im Raum in der Mitte ein Sofa, umrundet von kleinen Modellen der Planeten unseres Sonnensystems. Ein rundes Sofa. Ein rundes Sofa, auf das man sich so lang hinlegen kann. Ja, und dann kann man nach oben gucken. Ja. Jetzt ist natürlich immer noch ein bisschen Corona. Und dementsprechend ist das Sofa weg und man verrenkt sich halt so den Hals, wenn man nach oben guckt auf dieses Ding. Aber es ist tatsächlich, also für uns, die wir jetzt auch schon öfter da waren, man weiß dann so, das ist doch der Raum, da läuft immer die Projektion von 2005. Und trotzdem guckt man sich das nochmal an. Das ist auch nicht Ich habe das nicht gerafft irgendwie. Ich dachte irgendwie so, irgendwo ist doch auch irgendwie dieses Treppenhaus hier mit dem Sofa, aber das habe ich gar nicht gerafft, dass es jetzt eigentlich nur daneben stand. Ja, egal. Aber es ist jetzt auch nicht besonders wow und nicht sonst was, aber irgendwie man freut sich darauf, dieses Ding mit dem Sofa wieder, wo der Film, den man schon 8-mal gesehen hat, immer noch läuft. Ja. Und außenrum sind so ein paar. Echt, war das so für euch? Ja. Außenrum sind so Elemente, so Iridium und sowas, dargestellt aus dem Sonnensystem oder von den Gesteine. Planeten, aus den Gesteine. Ja, und so Meteoriten. Sind Gesteine mit Metalle? Oh Gott. Auf jeden Fall, Chemie. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass Jörg und ich, wir standen so davor, alles schön anschaulich gemacht mit den ganzen Gesteinen oder Metallen, whatever. Ja. Und dann senken wir so den Blick auf Texttafel und da ist so das Periodensystem aufgezeichnet. Und Jörg wendet sich so angewidert ab und ich auch. Ich kriege irgendwie so einen kleinen Schauer über den Rücken. Und dann so, Jörg, du hast auch Chemie abgewählt. Ne? Ja, das stimmt. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, also Ich finde das ja schon alles super interessant, ne? Nur irgendwie, mir erschließt sich, glaube ich, immer, ich brauche eine andere Erzählung von Chemie, als es das irgendwie in der Schule. Genauso. Same, ich finde Chemie total interessant. Und wenn man mir es so auch ein bisschen anschaulicher erklärt hätte, da entstehen Planeten, aus irgendwelchen Gasen. Und so mit, dann hätte ich das total geil gefunden. Also mit Periodensystemen und Formeln und so. Ich habe monatelang nur diese Tabelle gesehen. Das ist der mathematische Aspekt von dem Ganzen. Irgendwelche Buchstaben drauf. Also. Ich meine, das war da jetzt relativ klein so, ne? Ansonsten hatten die ja auch so eine schöne kleine Minigalerie mit ganz vielen, eben halt Metallen, Gesteinen, was auch immer. Also Festkörpern sozusagen. Meteoriten waren da dabei. Ja, genau. So. Das war alles irgendwie ganz fluffig, fand ich. Es ist ein netter Raum, aber es ist so lustig, weil in meinem Kopf ist das alles viel krasser und größer. Als es vor Ort ist. Dabei warst du noch gar kein Kind, als du das erste Mal gesehen hast. Nee, aber meinst du das Universum jetzt? Ich habe mich mittlerweile. das ist viel kleiner. Aber tatsächlich, ich habe mich mittlerweile auch. Mir ist es mittlerweile bewusst, dass das gar nicht so riesig ist, alles. Das Universum war auch früher kleiner. Genau. Schrumpf. Ja. Also das Sonnensystem, meine ich. Es wird größer. Ja. Nee, es dehnt sich aus. Es dehnt sich doch aus, oder nicht? Oder nicht mehr, da gibt es ja auch Diskussionen. Naja, auf jeden Fall. Nicht mehr. Ist es aber auch dieser, also dafür, dass man immer denkt, das Naturkundemuseum, Riesensammlung ja auch dahinter, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Forschungsmuseum. Ja, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ja, aber davon sieht man gar nicht so viel eigentlich da, ne? Da stehen halt liegen so ein paar Metallklumpen in der Ecke und drüber läuft die Projektion. Ja, naja, gut, ich meine, die haben da, also Thema ist da ja unser Sonnensystem in diesem Raum, ne? Mit den ganzen Planeten, die wir da im Sonnensystem haben und so weiter und so fort. Also ich meine, wir haben uns da ja schon auch ein bisschen länger aufgehalten, jetzt nicht nur auch wegen des Filmes, der da läuft. Wir haben sondern auch interessante Fragen uns gestellt, wir haben die leider Fragen jetzt nicht uns gestellt, so wahnsinnig beantwortet wurden, ne? Nee. Mit den Gasen. Zum Beispiel, ob Jupiter als Gasriese irgendwie einen festen Kern hat oder nicht, das wurde uns da nicht beantwortet. Und wie fühlt sich das an, wenn man da reinfasst? Ja, du hast gedacht, ja genau, das hätte ich auch mal gerne die Frage beantwortet. Ja, ich finde das halt irgendwie schwer vorstellbar, dass es irgendwie so einen Planeten gibt, der, oder anders gesagt, meine Vorstellung von Planeten ist halt sehr von Gesteinsplaneten geprägt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es irgendwie so eine Kugel ist, die nur aus Gas besteht. Das finde ich irgendwie total absurd. Ja, öffne dich mal. Diverser. Ja. Exodivers. Wer keinen Metallkern hat, ist kein richtiger Planet. Ja, genau. So, was soll das? Ja, sorry, so bin ich halt aufgewachsen. Auf so einem Das sind halt meine Wurzeln, ja. Der Jörg, der kommt aus einer anderen Zeit auch noch. Das war ganz anders damals. Ja, da haben wir noch anders über Planeten. Da war Pluto auch noch ein Planet. Ja, stimmt. Der war gar nicht mehr mit dabei jetzt auch, so wie es gehört. Doch, hatten sie noch drin, obwohl er kein Planet mehr ist. Ach was. Ja. Ja, aber das ist ja auch egal, weil Hauptsache man fühlt sich wohl im Naturkundemuseum. Egal, was dafür, ob da jetzt die Informationen irgendwie neu, alt oder mittel sind, ist doch egal. Ich glaube, als Planet war er nicht drin, nur in dieser einen Grafik, in der Grafik sah das so genau. Ja, aber. Da war der nochmal extra ausgezeichnet. Ja, okay. Und jetzt ist er ja, ich weiß nicht, was er für einen Status hat. Er ist ja jetzt so nicht weg. Also nee, das ist klar, aber es gibt ja hinter oder vor ihm. Halt. Gibt es ja irgendwie auch noch ein paar weitere solcher Objekte, die genauso oder fast so groß sind wie er. Also wieso dann jetzt Pluto? Wieso nicht einfach, weiß ich nicht, wie die anderen heißen. Planetoid ist das, glaube ich, ne? Oder was, ne? Ist das nicht Planetoid, also Planet ja, so ein Mini, ähnlich? Ja. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie witzig, ne? Dass dieser Raum in meiner Vorstellung auch immer so super besonders ist. Ja. Und er ist auch besonders. Und also auch jetzt mit dem Sofa war schade. Lass ich mir nicht nehmen. Aber eigentlich, aber das ist eben auch das Tolle, ne? Du kannst mit wenigen, das finde ich nämlich echt so, du kannst mit wenigen Mitteln auch schöne Erlebnisse machen. Das ist eben das. Dass wir denken immer so, als Museumsmenschen, wir müssten ja jetzt was Gott was auffahren, aber stellst du dir halt mal das größte Brachiosaurus-Skelett in die Wohnung und dann hast du das tollste Museum. Klar, aber ich meine, das ist ja was total Krasses. Ja, eben. Eigentlich vom Aufwand her. Aber du brauchst halt nicht viel drumherum, das meine ich nur, weißt du? Ach so, du brauchst jetzt keine Lightshow oder so. Aber wie gesagt, jeder Raum hat, ich finde, jeder von diesen Räumen, in denen wir waren, der hat so eins. Wenn wir jetzt in den nächsten Raum reingehen, da ist das da gibt es so eine riesige Glasvitrine und da sind halt alle möglichen Tieren drin ausgestellt. Ganz viele. So eine Galerie der also Arten Wände, oder sowas. Galeriewände. Ja, ja, genau. Ja, aber die erste, die man sieht, ist wirklich wirklich am krassesten, so am eindrucksvollsten, weil du hast halt wie so ein riesiges Wimmelbild oder ja. So, sind da ganz viele ausgestopfte Tiere, Wesen, Lebewesen, Vögel, Käfer, ja. Korallen. Das ist eine sehr beeindruckende ja. Riesenvitrine, ne? Mit so einer einfach so die Diversität. Und du kannst an so zwei Tischen kannst du so eine Tierwelt. Hast du das Gleiche, also ein Foto von dieser Vitrine, hast du nochmal so wie so auf dem Tisch. Und auf dem Tisch, über dem Tisch, ist so eine Lupe, die man so bewegen kann über den Tisch. Und dann kannst du so, weil du kannst natürlich nicht da 3 Meter hoch gucken, wie der Vogel da heißt. Und dann kannst du durch die Lupe gucken, dann steht da eben der Name von dem Tier drauf. Und das finde ich auch so einfach, aber eigentlich mega eindrucksvoll und es spricht, also mich hat es mega angesprochen, weil diese ausgestopften Tiere, also die sehen so lebendig aus, die gucken dich richtig an. Also aus diesem Bild gucken fast alle Tiere, gucken den Betrachter an. Fandst du die lebendig? Ja, also ich meine, ganz abgesehen davon, dass sie nicht lebendig waren, aber... Ich finde, die sehen voll lebendig echt? Aus. Okay. Ich finde das faszinierend, ne? Also vielleicht zwei Gedanken zu dieser ersten großen Vitrinenwand. Ja, diese ausgestopften Tiere, diese Käfer an der... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. An Gepinnten, die sahen jetzt nicht so lebendig aus. Ja, die sahen nicht lebendig aus. Also zwei... Voodoo-Käfer, also ja. Aufgespießt. Ja, ja, das war natürlich für uns als Museumskäfer war das natürlich, weiß ich nicht, ein lachendes und ein weinendes Auge da durchzugehen, ne? Weil überall waren halt tote Käfer, was wir naturgemäß natürlich jetzt eigentlich auch nicht so richtig schön finden, ne? Dass sie alle tot sind. Egal, ich wollte noch sagen, also zwei Sachen, also einmal fand ich irgendwie in dieser großen Vitrinenwand, wo wirklich so unglaublich viele ausgestopfte Tiere zu sehen waren, die aus ganz vielen verschiedenen Gattungen irgendwie kamen. Dann auch im Zusammenspiel, was du gerade meintest, Martha, mit dieser Lupe, dass man irgendwie so gucken konnte, was sind das für Tiere und so über diese Station. Da fand ich so was das Museum sich ja quasi auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich sozusagen die Erforschung der Biodiversität, also diese, da ging es jetzt natürlich jetzt nur um das Tierreich sozusagen, ne? Das fand ich da drin total gut wiedergespiegelt und symbolisiert, weil man hatte da so die eben halt diese Vielzahl an Tieren, aber auch gleichzeitig, was du gerade erzählt hast, mit dieser Lupe, ne? Das ist was auch irgendwie so ein bisschen was Forschendes und so, und das fand ich da, also finde ich sehr gut, fand ich sehr gut in die Ausstellung so eingearbeitet. Und zweite Sache, die mir da noch zu einfällt, nämlich das, was du gerade meintest, mit diesem, sehen die denn lebend aus? Also ich fand von diesen ganzen, ab da geht's ja eigentlich so richtig erst los mit diesen ganzen unglaublich vielen ausgestopften Tieren. Ich habe mich immer gefragt, was ich immer total abgefahren fand, war, wie sie so diese Farben des Fells, der Federn und so erhalten haben. Auf der anderen Seite, das kam mir dann ganz am Ende, kommen wir vielleicht noch zu, bei diesem Korallenriff irgendwie auch nochmal in den Sinn. Das ist halt alles so unbewegt und tot. Ne? Ich habe gerade bei diesem Korallenriff oder auch eben auch bei kleineren Tieren oder so dann immer so gedacht, ja, Zoo oder Aquarium oder keine Ahnung. Martha und ich waren neulich in Bremerhaven im Klimahaus, ne? Was ja auch so ein Zwischending zwischen Ausstellung, aber eben halt auch, also wo auch lebende Tiere irgendwie drin vorkommen, ne? Und da war ich so, ich weiß nicht, das fand ich immer so ausgestopfte Tiere, ja. Aber ich finde, Entschuldigung. Ich finde, die machen das überraschend schnell, dass man vergisst, dass man sich die ganze Zeit tote Tiere anguckt. Also es hat keine Jagdschloss-Ästhetik, so, wo halt so das Hirschgeweih an der Wand hängt, ne? Sondern es ist wirklich so, man läuft auch an, weißt du, da steht so ein ausgestopfter Jaguar, ja. Wenn ich mir irgend so eine Tierdoku angucke, wo so ein Wilderer so ein Ding erlegt, ja, würde ich sagen, Gott, das geht ja nicht. Oh, schlimm, schlimm, schlimm. Das arme Tier. Und hier laufe ich an einem Ding vorbei und denke, oh, guck, der sieht aber flauschig aus. Das ist total, also ich finde es total merkwürdig, wie man das ausblendet. Auch so kleine Kinder, ja, wenn ich die ganze Zeit denke, ihr guckt euch gerade totes Tier an. Und die so, ich mag noch mal den Knut sehen, hat die eine gesagt. Ich dachte so, ja ich bin da ja total, ich bin eigentlich total zwiegespalten, weil ausgestopfte Tiere sind auch nicht gleich ausgestopfte Tiere. Es gibt ganz viele Sammlungen mit ausgestopften Tieren, die sind irgendwie so total. Das konnte man dann am Ende ganz gut bei diesen Ausstopfungsfails. Genau. Und wenn es dann so Vitrinen sind, wo es echt auch, ja, schon so ein bisschen ranzig ist, ne? Mhm. Da denke ich auch irgendwie so. Aber ich finde, eigentlich hat, wenn man in dem Naturkundemuseum war, in diesem Saal war oder überhaupt auf dem Niveau ausgestopfte Tiere sieht, hat kein Zoo irgendeine Daseinsberechtigung mehr vor dem Hintergrund, dass dort ja immer gesagt wird, ja, wir tragen hier zur Erforschung oder was auch immer Erhaltung der Biodiversität bei, wo ich immer denke, so hier werden Tiere mega gequält, die Tiger oder der Puma oder was auch immer im Tiergarten, wie heißt es, läuft da die ganze Zeit nur in seinem Käfig im Kreis herum, sein ganzes Leben lang. Da gucke ich mir doch lieber einen ausgestopften Puma an, erforsche den und dann schicke ich noch ein paar Naturforscher Naturfilmer in die Wildnis und die gucken, wie der in der freien Wildbahn rumläuft. Dann die geilsten Bilder halte ich da bei den Naturdokus und da brauche ich doch kein Zoo mehr. Ja, okay. Ich glaube, der Vergleich mit dem, also der Zoo hat jetzt vielleicht auch nicht den, weiß ich nicht, die Aufgabe irgendwie für, also ja, der forscht ja auch nicht oder so, ne? Es ist, also ein Zoo hat vielleicht nochmal eine andere Aufgabe. Obwohl ich mir schon irgendwie, ja, keine Ahnung, also würdest du das so per se komplett bei allen Tieren irgendwie denken, selbst bei so einem Laubfrosch? Oder am Laubfrosch. Ja, weiß ich nicht. Also bei Aquarien bin ich so ein bisschen toleranter, aber auch nur bis zu einer bestimmten Tiergröße und. Ah, es geht also um die Größe. Es geht um die Größe und also um den Platz, den die Tiere dann haben in diesem Aquarium. Und Säugetiere, ehrlich gesagt, das will ich nicht. Ja, du hast schon recht, Marta. Du hast schon recht. Also ich finde das auch, letzten Zoo war ich im letzten Jahr im Sommer, da war auch so irgendwie so ein Elefant, der die ganze Zeit irgendwie so immer hin und her schwankte. Und auch der einzige irgendwie, ohne Freund und ohne Freundin. Ich finde das auch irgendwie nicht gut. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, also dann muss man sich irgendwie ins Wildlife begeben, glaube ich. Das stimmt doch. Ich glaube, wir haben eine andere Diskussion, weil das eine ist ja Museum, du hast schon recht, und das andere ist Erlebnisort oder ein Erlebnisparcours. Aber, und es gibt auch Zoos, die total viel machen, um irgendwie den Tieren in der Gefangenschaft irgendwie gut zu gehen. Aber wenn ich so vor so einem Tiger stehe und der sieht echt lebendig aus, dann ich finde, das gibt mir irgendwie, also ich finde es schon. Das stimmt schon. Irgendwie. Nee, das wollte ich gar nicht in Frage stellen. Also hatte ich dieses Gefühl hatte ich auch zum Beispiel bei dem, wie ist der, Bobby? Dem, dieser Gorilla, ist immer ein Gorilla, ne? Ja, stimmt, Orang-Utan. Gorilla, also genau, bei dem hatte ich zum Beispiel auch so ein Gefühl, als würde er jetzt gleich irgendwie. Ja. Ich finde, das ist aber ganz interessant, das sind ja, also bei diesen Dermoplastiken, dass du, also man merkt, das ist ein Forschungsaspekt, der dahinter ist, also die machen das nicht zum Spaß da einfach, um totes Tier auszustellen, so. Also die kommen aus diesem Forschungsaspekt, die haben aber das Anfertigen dieser Dermoplastiken auf so ein künstlerisch hochwertiges Niveau einfach gehoben, dass die halt sehr lebendig sind. Wir sind durch eine Ecke gegangen, da waren die Überreste der ARA-Sonderausstellung quasi noch zu bewundern. So ein bisschen, wie ich finde, sehr zusammenhangslos in so einem Durchgangsbereich. Und da gab es eine Ecke, wo auch so ein, ich weiß nicht, der Jaguar oder sowas auch springt und so zwei Aras her versucht, die zu fangen. Ja. Da ist er schon fast ein Tacken zu viel, hat man das Gefühl. So. Ja. Aber es ist sehr, also es ist eine absurd lebendige Darstellung, als hätte man die Zeit eingefroren, sieht das aus. Also ich finde, das ist, das ist genau wie du sagst, es ist irgendwie so, da verschwimmt so ein bisschen vielleicht die Grenze zwischen, weiß ich nicht, wissenschaftlich nüchterner Ausstopfungstechnik und so inszenatorischem. Ne? Im Grunde genommen könnte man das Gleiche halt auch bei der Körperwelten-Ausstellung von Gunther von Hagen 100 sagen. Pro. Ja. Das war genau meine Assoziation gerade. Ja. Ja. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen kitschig. Ja, ja, total, ja. Es hatte irgendwie sowas total... Diese eine Inszenierung mit dem Tiger und dem Ball. Aber auch die ganzen Aras. Also es war irgendwie so ein bisschen so, keine Ahnung, es ist jetzt voll das Klischee, aber irgendwie so, vielleicht ganz viele Japaner oder sowas total toll. Ich habe mir gedacht, diese Szene mit dem Jaguar und diesen Aras, ich habe mir überlegt, stell dir das in Porzellan vor. Ja, super, das genau, mein, sowas habe ich auch gedacht. Ja. So, mein Gott, wäre das kitschig. Vielleicht ist das auch eine Porzellan nachempfunden. Ja, vielleicht. Ja. Kann ja sein. Ja. Das ist irgendwo aus der frühen Neuzeit irgendwie so eine Vorlage. Ich dachte wirklich an so ein Kunstmuseum in China oder so, keine Ahnung, irgendwie gar nicht unbedingt das Naturkundemuseum. Ja. Nee, weil da sind wir eigentlich gar nicht, weil wir sind ja eigentlich immer noch in diesem Raum, wo diese ersten ausgestopften Tiere auf uns zukamen, mit der Biodiversität und so. Das ist so geil. Wir kamen da rein, also hinter dieser Wand, die so auch wieder so Wow-Effekt hatte. Und da fing es erstmal an, im Grunde die ganze Wand, meterbreite Wand, auf der anderen Seite war Text. Und es geht irgendwie so Mendelsche Erbsenzählerei. Und Jörg. Das ist eine Riesengeste. Alles langweilig. Das war so lustig, wie du da so kamst. Alles langweilig. Ja, ich meine, aber du kannst nur verlieren, nachdem du irgendwie so eine riesig große, geile Inszenierung gemacht hast, also die ich wirklich gut finde, ne? Was wir jetzt gerade beschrieben haben, mit dieser tollen, riesengroßen Vitrinenwand mit den vielen Tieren irgendwie drin. Und dann kommst du irgendwie rum und dann hast du dann nur Text. Das ist, fällt so ab, die ganze Spannung ist weg. Aber das, was du gerade beschreibst, Jörg, dieses im Kleinen, lässt sich auf das Gesamthaus, finde ich, sehr gut übertragen. Mhm. Das ist nämlich auch, du kommst vorne rein, wow, Dinos. Dann kommt hinten dran so ein bisschen Erdgeschichte. Dann kommt noch mal so ein kleines Hoch mit dieser Vitrine. Und dann kommst du aus diesem Raum raus und denkst dir, was ist denn jetzt hier? Ja. Da steht erstmal so nichts. Ein bisschen so leeren Fluren. Genau, leere Flur. Denkst du, darf ich hier überhaupt sein? Ist hier gerade Baustelle vielleicht oder nicht? Dann sind wir so weitergelaufen. Das war noch irgendwie lustig, weil dann sagte Jörg auch noch, oh, guck mal, die alten Vitrinen, die sie hier benutzen. Und man fragt sich, sind die abgestellt? Nutzt ihr die immer noch? Ja. Dann kamen diese Reste dieser ARA-Ausstellung. Ja, aber da kam noch diese schöne, wo die Schulklassen oder die Kindergeburtstage diese Ausgrabungsecke, ja, so, wo die so jetzt mal buchen kann, Workshop-Bereich. Ich glaube, dieser ganze Bereich, also diese leeren Flure dort, also die waren ja schon auch, da gab es ja auch immer so Separés, sag ich jetzt mal, irgendwie so oder so rechts und links. Naja, ist das falsche Wort, aber also Workspaces. Paris gefällt mir besser. Ja, das ist französische Wort für Workspace. Ja. genau, also ich glaube, da ist dann doch auch sehr viel, wo dann zum Beispiel irgendwie Gruppen sich irgendwie treffen und irgendwie Bildungsarbeit geleistet wird, oder? Es kam so, Entschuldigung, aber es kam so ein bisschen vor, wie Matthias sagte, dass so die Sonderausstellung da so vereinzelt noch. Ja, die ist dann irgendwie voll der Mega-Cut auf einmal. Auf einmal ist man da, steht man da irgendwie in so einem leeren Flur rum, ne? Das stimmt. Also man merkt wieder, die sind halt an diese Räumlichkeiten gebunden und die sind gar nicht so groß und die sind auch für das, was, behaupte ich jetzt einfach mal, was man eigentlich in so einem modernen Museum machen würde, gar nicht ausgelegt. Nee. Du könntest da unten, im Endeffekt läufst du unten einmal im Quadrat so durch die Räume durch. Ja, genau. Und das heißt, du bist eigentlich in einem konstanten, ewigen Flur bist du unterwegs, wenn man es genau nimmt. Ja. Das heißt, du gehst ja seltenst mal durch irgendeine Tür in einen neuen Raum rein. Das hast du da gar nicht mehr. Sondern du hast halt das Gefühl, da hinten wird halt was abgebaut. Das ist auch deren Sonderausstellungsfläche. Da habe ich schon verschiedene Sachen gesehen. Wie gesagt, diese ARA-Geschichte, wo du auch das Gefühl hattest, also ich erinnere mich noch an die Plakate draußen zu der Ausstellung und jetzt habe ich das Gefühl, cool, die Ausstellung ist immer noch da, nur dass die Texttafeln nicht mehr stehen. So, und dann kommt man da raus, da kommt dann nochmal irgendwas zum Thema, irgend so ein Typ, der Käfer nachgebaut hat, aber in größer oder aus Plastik. Und dann läuft man so ein bisschen, das ist eigentlich auch fast ein Durchgangsbereich, aber durch Türen abgetrennt in die Nasssammlung. Yeah. Was irgendwie auch cool ist, aber auch nicht wirklich viel zu machen. Nee, aber das, war das ist so, ein das riesig, das ist so eine riesig große Halle, so dunkel eigentlich, ne? Und mit so auch so 3 Meter hohen Im Grunde genommen ist das so ein Glaskubus in dieser riesig großen Halle. Und innerhalb dieses Glaskubus sind halt alles vorgestellt mit riesig großen Regalen, wo diese zylindrischen Nasspräparate in Alkohol eingelegt, irgendwie meistenteils so gelblich. So verschrumpelte Fische. Drin liegen, genau. Alles. Und man kann da alles, auch rein. Man, alles verschrumpelt. Man, also nicht die Besucher, aber die sind auch verschrumpelt. eher die verschrumpelten Besucher. Ich wollte gerade sagen, die Besucher können nicht reingehen, aber also man, es ist begehbar und da drin sind halt so Arbeitsplätze. Da ist dann so ein, haben wir so einen glatzköpfigen Typen mit dicken Brillengläsern und Kittel gesehen, der sich immer so die Hände gerieben hat. Echt? Nein. Nein, Quatsch. Igor. Genau. Nee, aber es ist auch, dieser Raum ist auch für mich ein Faszinosum. Genau wie die anderen Räume auch. Kalt ist es da. Der hat sich mir eingeprägt. Und ich denke, oh, wie cool ist dieser Raum. Diese eingelegten Dinger, ein riesiger Raum. Alles hat so eine Bernsteinfarben, so vom Licht her und so. Faszinierend. Und dann denkst du dir, nee, ist halt so ein Kubus, da stehen halt eingelegte Tiere drin und du kannst einmal außen dran vorbeilaufen. Ja, aber so vom Ort her so voll was für so einen James-Bond-Film. Oder? Ja, so total. Eigentlich ist der ganze Raum ist eine Kulisse. Ja, ne, voll die Kulisse. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da bestimmt schon Filme drin gedreht wurden. Keine Ahnung, du durftest ja noch nicht mal Fotos machen da bei dem. Eine andere Geschichte. Aber tatsächlich, dieser Raum, ich weiß noch, dass das eine coole Sache ist. Viele, also erinnern sich auch daran, wenn sie dort waren und so. Aber eigentlich ist das jetzt auch nicht, da ist nicht viel zu machen. Also im Sinne von, ich zeige euch mal, was wir so im Depot haben, Schaudepot, verstehe ich das, aber da ist jetzt nicht, da ist keine, nicht mal eine Sitzgelegenheit, da ist gar nichts. Das ist auch nicht erklärt, was das soll mit den Alkohol. Ich wusste auch gar nicht, dass Alkohol war, ehrlich gesagt. Was habt ihr mir gesagt? Ja, probiert. Das gibt's zu kaufen. So. Genau, Shop. So ein kleiner Zapfhahn. Eingelegter Eichhopterik. Naturbräu. Ja, genau. Das ist die neue Schnapskreation von Schnapspralinen mit Hai. Aber was richtig modern war und was auch sehr einzigartig ist, ist ja dann dieses die Digitalisierungsprojekt mit den Insekten, ne? Ja, das ist jetzt gerade der Shit, den die dann machen. Digitize heißt es. Steht außen dran, wenn man hinkommt, ne? Großes Plakat. Digitize Life Science. Aber das finde ich wirklich sehr interessant und das habe ich irgendwie noch nie gesehen und das finde ich, sagt auch eigentlich alles über die Ausrichtung des Hauses. Weißt du, sie müssen sich ja nicht wahnsinnig sie sind ein Forschungsmuseum und sie forschen und dass sie das dann aber, dass sie sich da über die Schulter gucken lassen, finde ich richtig gut. Also dass sie sozusagen diese richtig krass teure 3D-Scan-Dings da in den Mittelpunkt stellen und auch zeigen, wie es ist. Und das sieht aus wie in so einem Paketzentrum mit diesen, das sind so Bänder, wie nennt man das? Förderbänder, so eine Produktionsstraße. Genau, so eine Produktionsstraße an die einzelnen Arbeitsplätze. Haben wir leider jetzt nicht in Action gesehen. Also muss man irgendwie zu Arbeitszeiten hingehen. Und dann sitzen die da und es ist wirklich wie so, also kann ich mir vorstellen, wie so ein kleiner Also ich finde das auch cool, dass die da einen ganzen Raum für genommen haben. So eine Ausstellungsfläche dafür, ich finde, das ist an sich gute Wissenschaftskommunikation, was da passiert. Das Problem ist natürlich so wie bei uns jetzt, wir kamen jetzt verhältnismäßig spät irgendwie um 5:30 dahin, wenn da halt keiner da ist, dann ist da halt nichts. Yeah. So, also, ja, aber das wird auch ein bisschen erklärt auch. Ja, also, es gab auch so ein, irgendwie so ihr müsst euch vorstellen, das Anwendung. Ist so ein du kommst in diesen Raum, so ein riesiger Raum und das ist, du kannst aber nicht richtig rein, sondern du bist an so einem Tresen in der Bibliothek. Und da liegen so flache Bildschirme, wo du dann ein bisschen was erfahren kannst über dieses Digitalisierungsprojekt, wie es funktioniert und was sie schon erforscht haben. Und dass es irgendwie 80% der Insekten noch unerforscht sind und so weiter. Mhm. Und im Grunde läuft diese ganze Arbeit unkommentiert ab. Also du kannst dann einfach nur denen beim Arbeiten zugucken. Ja. Genau, also vielleicht kann man noch dazu sagen, also hat man glaube ich schon erwähnt, ne? Ich weiß gar nicht, das Museum für Naturkunde hat halt einfach extrem viel Geld bekommen, 2018 oder wann das war. Ja, haben wir noch nicht erwähnt. Irgendwie 600 Millionen Euro. Und nehmen das unter anderem halt dafür, irgendwie ihre Objekte, beziehungsweise ihre Objekte zu digitalisieren, ne? Und das machen die dort jetzt in diesem, in dieser Produktionsstraße, nenne ich es jetzt mal, vor allen Dingen mit der Insektensammlung, glaube ich, ne? Mhm. Und insgesamt haben sie ja so eine Sammlung von 30 Millionen Objekten. Wie groß der Anteil der Insekten da ist, weiß ich nicht. 29 aber, Millionen. Ja, aber es ist, ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine Heidenarbeit. Und ich kam mir jetzt gerade nochmal in den Sinn. Ich hatte jahrelang so ein Hintergrundfoto beim für meinen Bürorechner mit der schlafenden Tilda Swinton in der Vitrine im MoMA. Und da muss ich mich jetzt gerade irgendwie so dran erinnern, weil im Grunde genommen ist das ja bei den Kolleginnen und Kollegen, die dann da sitzen und irgendwie so digitalisieren, ist es ja auch so. Also da werden die Leute irgendwie so ausgestellt, irgendwie so ein bisschen, eben halt bei ihrer Arbeit so, aber sie sind ja auch irgendwie Teil so ein bisschen so der Inszenierung. Also es war jetzt ja nicht nur einfach so, dass da, ich meine, das ist ein Arbeitsplatz, klar, irgendwie Leute sitzen an ihren Bildschirmen und so weiter und fotografieren da irgendwie die das Zeug. Aber auf der anderen Seite hatten sie da auch so komische Lichtketten irgendwie so gespannt und ja, also war schon man sehr wird dann schon so angeglotzt, ne? Ja, ja. Aber es war ein nettes Schild da, bitte seid leise, weil ihr betretet einen Arbeits. Aber also da zwei Sachen zu. Das eine ist tatsächlich, dass ich mir denke, geil, dass ihr die Eier habt, das zu machen. Also diese Live-Science wirklich vor Ort, weil ich glaube, das ist, es ist eine coole Sache, aber es scheitert, glaube ich, bei vielen Häusern dran, weil man dann eben sagt, nee, da können wir noch nicht Leute zugucken lassen. Privatsphäre. Genau, privat. Hm. Das ist mein Arbeitsplatz hier, was soll das? So, und ich finde es cool, dass sie es irgendwie machen. Gleichzeitig weiß ich gar nicht, also ich finde es irgendwie, auf den ersten Blick ist es irgendwie coole Wissenschaftsvermittlung, auf der anderen Seite denke ich mir so, ist es das wirklich? Ist das, also reicht das schon? Wir setzen Wissenschaftler dahin und die arbeiten. Was vermittelt das anderen? Will ich jetzt Wissenschaftler werden und genau, da sitzen und die ganze Zeit Insekten in so einen 3D-Scanner schieben? Ja, aber ich finde es eine spannende Frage, genau. Weil natürlich hat man oft dieses, ne, Elfenbeinturm und was machen die da eigentlich? Ja. Warum kriegen die 600 Millionen? Was soll das alles? Da muss man irgendwas zurückgeben. Auf der anderen Seite ist das ja nur, das ist ja nur so ein Mini-Aspekt und eigentlich ein bisschen auch ein Showprogramm. Ne? Richtig, klar, ist die Spitze des Eisbergs, also was heißt die Spitze des Eisbergs? Ich meine, ist ein großes Projekt, was das Naturkundemuseum irgendwie macht, ne? Aber wir hatten ja gerade ganz am Anfang irgendwie über die ganzen anderen Gebäude, die sich um das Ausstellungsgebäude drumherum gruppieren, gesprochen und die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da irgendwie noch drin, also ich will damit nur sagen, da geht ja auch die Wissenschaft ab und nicht nur in der Ausstellung. Also das, also man hat es so ein bisschen versucht, irgendwie quasi mit diesen, wo du gerade schon meintest, Martha, oder sprachst, mit diesem Tresen, der da irgendwie war, mit den Filmen, die man da irgendwie schauen konnte oder an Mini-Stationen zu erklären, was da jetzt eigentlich abgeht und wofür die das irgendwie machen, ne, diese Digitalisierung. Ja, aber ist schon richtig. Also es ist halt, also wenn man sich so einen 3D-Scan, der auch irgendwie 30 Stunden dauert oder so, ne, von, oder 30. 1000. Auf jeden Fall, wenn man sich den anguckt von so einem Insekt, was ja pupsklein ist, und du siehst alles, also du siehst mehr als mit menschlichem Auge, ja, dann denkst du dir halt, nie mehr muss so ein Insekt dann noch gefangen werden oder auf der anderen Welt, weil es ist einmal gescannt, es können alle das ist echt gelebter Naturschutz. Ja, aber es ist auch gleichzeitig Naturforschung und das, also schreiben sie sich ja auch voll auf die Fahnen, so empfinde ich das, dass sie für Natur ist ja deren Claim und das ist halt nicht nur dieses wir forschen für Natur, sondern das ist auch ein großer, also sie haben sich ja auch geöffnet oder war auch weil sie in Bahnhofsnähe waren, aber haben sie sich total geöffnet für die Fridays for Future Diskussion. Weil sie in Bahnhofsnähe waren? Ich glaube, weil sie die da rumlungern immer. Ja, so. Ich glaube, weil das der Aufstellungsort war für die Demonstration und die waren so, da, also es war da schon eh in der Nähe. Also es ist, keine Ahnung, im Technikmuseum hätten sie sich wahrscheinlich nicht diese Diskussion gemacht, weil es viel zu weit weg war oder keine Ahnung. Aber sie haben sich auf jeden Fall mit denen geöffnet und haben das so proaktiv geführt und haben auch viele Online-Veranstaltungen zu nachhaltigen und Themen und zu Klima und so weiter. Also die sind da super aktiv. Das finde ich eben das Spannende am Naturkundemuseum, am Museum für Naturkunde, dass das Museum an sich ist nicht nur das Museum. Ja. Es ist auch oder vor allem ganz viel drumherum. Ja. Was sie online machen, was sie mit Diskussionen zu Veranstaltungen machen, was sie mit den Podcasts machen, die wir auch schon in unserer Folge über Museumspodcast besprochen haben. Mhm. Was sie eben an im geilen Shop zum Beispiel, die haben auch einen tollen Museumsshop machen. Also, das ist so richtig dieses drumherum, fand ich schon. Lass uns nicht über den Museumsshop reden. aber es stimmt total, was du sagst, Martha. Also definitiv. Es ist, sie mausern sich zu einer, oder was heißt mausern? Sie sind eine Plattform in ganz viele verschiedene Richtungen. Und der Dreh- und Angelpunkt ist zwar irgendwie sozusagen das Museum, und als zweite Säule einfach irgendwie die Forschung auch, aber drumherum passiert halt einfach irgendwie noch so total viel und vieles ist ja auch einfach so anschließbar, ne? Von Themen, die uns heute irgendwie beschäftigen einfach. Mhm. Die haben es aber auch hinbekommen, auch einfach im Marketing und sich da zu positionieren. Also sie waren halt schlau und schnell genug und sehen da, ich denke, ich kaufe sie auch ab, dass sie gerade Fridays for Future, du hast angesprochen, Martha, da sich da auch engagieren wollen, sich öffnen wollen, haben irgendwie den Leuten da einen kostenlosen Eintritt oder irgendwie die Möglichkeit geben, sich unterzustellen bei schlechtem Wetter und so weiter und machen ja viele Veranstaltungen auch in diesem Dino-Saal. Das ist ein tolles Setting auch einfach. Wir haben ja vorhin drüber gesagt, vieles ist einfach schöne Kulisse dort und eignet sich dafür und das, was Jörg gerade meinte, dieser Plattformgedanke ist da, glaube ich, ganz hoch und der Johannes Vogel, der Direktor, der steht da auch für, den kauft man ab und man muss aber auch sagen, der Typ ist halt einfach selbst eine Marke, ne? Also er hat so einen sehr markanten Bart auch im Gesicht. Und immer so schrille Sachen an und so. Bisschen und ist auch, also tritt auch, geht sehr offensiv ran, sagt, warum sein Haus wichtig ist, warum wir, was fürs Klima und ähnliches, Naturschutz, vor allem Biodiversität ist deren Thema, warum man das machen muss und der wird auch eingeladen überall hin, der ist einfach ein Typ und man muss man sagen, man zeigt, ich glaube auch Prominente, die Wissenschaft zeigen sich gerne in Verbindung mit dem Haus, man ist gerne dort, man ist gerne bei Veranstaltungen, das hat dann, es wertet einen auch auf, wenn man mit denen irgendwie arbeitet, das hat schon, da haben sie sich wirklich sehr geschickt positioniert, muss man sagen. Ja, wollen wir langsam mal zum Fazit kommen? Ich meine, wir haben jetzt Wir sind schon voll lange, ne? Aber wir müssen noch einmal kurz über Tristans Abschiedsparty sprechen. Das ist aber eine ganz gute Überleitung eigentlich. Haben wir schon mal erwähnt? Ja, genau, weil es ist zum Beispiel so ein Event, gutes Marketing. Wir haben schon Beats and Bones, den Podcast, angesprochen. Und da haben wir auch schon mal erwähnt, der Titel von diesem Podcast kommt von einer Veranstaltung, die es nämlich mal gab. Und das war die Abschiedsparty für Tristan. Martha, wer ist denn Tristan? Ach, Tristan Otto. Wer kennt ihn nicht? Meine große Liebe. Tristan Otto ist ein riesiges Tyrannosaurus Rex, eine Tyrannosaurus Rex Versteinerung. Und die ist schwarz, weil der Stein eben durch einen chemischen Vorgang so schwarz gefärbt wurde. Und die war eben im Museum für Naturkunde und ist dann nach Dänemark gegangen. Mhm. Und kommt auch, glaube ich, wieder zurück. Kommt wieder zurück. Kann die noch gehen? Und der hat einen eigenen Saal auch richtig gut gemacht. Und man war wirklich so, man hat vor diesem T-Rex gestanden und dachte so, Gott, ich muss hier weg. Und also es war richtig gut inszeniert auch, dieses Skelett. Und dann haben die einfach mal mit freiem Eintritt eine Abschiedsparty geschmissen, als er nämlich nach Dänemark ging. Und also ihr könnt es echt nicht glauben, Matthias und ich, wir kamen da an, die standen Schlange bis drei und gefühlt dreimal um den Block, also bis zur U-Bahn-Station. Es war ein Massenauflauf daran. Wir haben uns dann da durchgeschoben. Wir waren auch bei der Garderobe, die war proppenvoll. Wir standen, glaube ich, über 2 Stunden an, dass wir reinkommen. Ja. Es war auch kalt, so. Und dann kamen wir rein und man hat so wirklich, wir haben Berghain eigentlich. Krasser. So. Krasser. Und der, jeder kam rein, aber halt. Und kein Sven Markwart als Tisch. Und dann waren wir irgendwann drin und stellte sich einfach raus, die haben damit halt nicht gerechnet. Die haben ihren eigenen Wert unterschätzt. Und das, was das mobilisiert, weil die haben eigentlich nur gesagt, ja, wir haben einen DJ da, der legt abends auf und es gibt was zu trinken. Da kamen wir an, es gab irgendwie eine Bar, natürlich auch bei den Dinos, wie cool. Und die waren komplett überfordert. Ja, die Getränke waren gefühlt der ersten Stunde alle, alles ging gar nicht. Wir haben uns eine halbe Stunde für die Getränke angestanden und dann hieß es gibt nichts mehr. Also wirklich alles, die ganze Veranstaltung, eigentlich eine Katastrophe. So, aber man hat gemerkt einfach, du machst die, also erstmal wieder, wie cool, die machen eine Veranstaltung, die Beats and Bones heißt, mit DJ und Getränken da drin. Und da merkt man richtig so, dieses Berliner Publikum sucht nach diesen Orten, wo man hingehen kann, wo man vorher noch nicht war, wo eine coole Veranstaltung ist. Und die haben denen einfach die Bude eingerannt. So. Das, aber das finde ich auch so geil wieder von einem Museum, dass sie das zulassen. Ja. Oder? Die hätten auch sagen können, okay, geht alle bitte, ich kann nicht mehr. Ja, oder dass sie also auch so viele Leute reingelassen haben. Und also eigentlich, du hast recht, die haben echt Eier. Ja. Also die haben so viel, trauen die sich, dass sie Tino-Eier, so große Tino-Eier, dass sie sich so Sachen trauen, finde ich richtig gut. Und das... Aber es hörte ist, glaube ich, auch bei vielen, viele waren das erste Mal da und bei vielen ist das ein Riesenerlebnis gewesen, kann ich mir vorstellen. Ja. Es war noch ein ganz anderes Publikum als irgendwie heute. Ja, aber Tristan Otto soll doch jetzt irgendwie, sollte nicht wieder zurückkommen? Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn er wiederkommt und die wieder so eine Veranstaltung macht. Ja, aber dann haben sie ja vielleicht aus ihren Fehlern gelernt. Dann muss ich wieder draußen stehen und ihm ist jetzt schon kalt. Dann haben sie ja vielleicht aus ihren Fehlern gelernt. Keine Ahnung. Ja. Lass mal zum Fazit kommen. Ich meine, jetzt haben wir ein paar Sachen auch irgendwie ausgespart, ne? Also zum Beispiel die auch, muss man sagen, wirklich unglaublich geile Gesteinssammlung. Oh, Steine. Martha, jetzt muss jetzt lachen. Das ist nicht zum Lachen. Steine sind nicht zum Lachen, Martha. Also ich finde es immer super süß, wenn mein Sohn seine Gesteinssammlung mir zeigt. Ja. Aber diese Gesteinssammlung vom Museum für Naturkunde, also ich verstehe die nicht. Ja, da gibt es auch nicht zu verstehen, sondern du gehst, das ist halt einfach ein ästhetischer Durchgang. Aha. Also Jörg und ich haben schon festgestellt, man läuft rum und dann sagt man Sätze wie, guck mal, grün. Oder, der Stein sieht aus wie Haare. Nein. Oder das glitzert aber. Ja. Ja. Schön, sagt man dann. Ja. Na, schöner Stein. Das hört sich jetzt total desperate. Nein, ey. Ich muss immer wirklich. Ich bin für den 1. Mai. Genau. Liegt so schön in der Hand. Das ist doch hier das Kreuzberger Pflaster. Pflasterstein. Da gab es auch so einen speziellen Namen für, ne? Kreuzberger. Ah, das habe ich wieder vergessen. Das hört sich irgendwie sehr despektierlich an, wie ihr darüber redet, weil... Das wäre ganz neu für diesen Podcast. Ja, weil... wir machen uns etwa ein bisschen darüber lustig. Weil das sind... Martha, guck mal. Wir haben doch auch in der Ausstellung davor, haben wir zusammen vor so einem... Ich weiß jetzt nicht mehr, was es für ein Material war, haben wir auch vor so einem Stein gestanden und gedacht, der so ganz fein ziseliert war und der so aussah, als hätte irgendwie eine außerirdische Lebensform, Technik. Also Iridium. Das war Wismut. Ja, das kann sein. Wismut. Aber technisch hergestellt. Das ist nicht in der Bäckerei. Egal, auf jeden Fall, weißt du, was ich meine? Also dieses, man steht dann vor so Gesteinsformationen, wo man sich denkt, krass, wie kann denn so eine Form bitteschön irgendwie, wie kann das die Natur geschaffen haben? Also da ist wirkliche Faszination bei mir. Jedenfalls bei mir. Ich kann ja nur über mich reden. Vorhanden gewesen. Ja, also gut, die haben wir jetzt ein bisschen aussparen müssen und vielleicht auch noch die eine oder andere Sache. Die gucken wir uns das nächste Mal ganz genau an. Ja, ganz genau. In der zweiten Folge übers Museum für Naturkunde. Sag doch mal nur über die Gesteinssammlung. Achtung, Jörgs Fazit. Achtung, mein Fazit. Ich finde das Museum für Naturkunde einen sehr schönen Ort. Da ist alles das, was die Sinne ansprechen, findet man da. Ich würde da genauso sagen, wie das Martha auch am Anfang mal gesagt hat. Also man fühlt sich die ganze Zeit irgendwie in so einer Art von so Räumlichkeiten, die man irgendwie kennt, aber auf der anderen Seite auch, also die einen anziehen wie abstoßen. Also sprich irgendwie so Uniflure. Jedenfalls war das bei mir der Fall. Und ich verzeihe dem Naturkundemuseum echt super viel. Also auch, dass sie, keine Ahnung, keine stringente Ausstellungserzählung irgendwie haben. Ne? Da hatten wir schon drüber gesprochen. Also dann geht man da durch die Türen und zack, ist man auf einmal im leeren Flur und das dann irgendwie für 200 Meter irgendwie Leere sozusagen. Das fand ich sogar angenehm. Ja, ich fand das sogar angenehm, weil das dann irgendwie mich dann wieder auch so ein bisschen runtergebracht hat. Ich verzeihe ihnen auch, keine Ahnung, dass sie die Sparkasse als Sponsor haben. Oh nein, also, das verzeih ich nicht. Das musst du nochmal. Also, ich frage mich, wieso. Besser als Shell. Ja, wo ich vielleicht auch nochmal, was mir noch einfiel, war so diese ganz am, also die Ausstellung fängt an mit so einem Tusch. Es ist dieser riesengroße Saal mit den Dinosauriern. Wo hat man die gefunden? In Tansania. So, und dann hat man da irgendwie Fotos, keine Ahnung, um die Jahrhundertwende, wo irgendwie Ausgrabungsexpeditionen sind, schwarze Menschen, die irgendwie Sachen durch die Gegend schleppen. Ne, da würde ich schon wieder sagen, das ist einfach irgendwie, also, was ist denn überhaupt mit der Provenienz? Was ist irgendwie, weiß ich nicht, ist das nicht vielleicht auch, sind es nicht geraubte Knochen, die sie da zusammengesetzt haben und so? Das wird irgendwo nirgendwo, jedenfalls für mich nicht ersichtlich beleuchtet. Das finde ich irgendwie sehr, nicht nur schade, sondern mittlerweile muss man ja sagen, unverantwortlich eigentlich. Und das finde ich, da muss die Ausstellung zumindest irgendwie ein größeres Statement mal irgendwie abgeben und mal erklären, was es damit auf sich hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt sicherlich ein paar Kritikpunkte, aber ansonsten super geiles Museum, weil Dinosaurier und anderes geiles Zeug da drin zu sehen ist. Ich mach mal weiter. Ich bin ja sehr hin und her gerissen, was das Museum für Naturkunde angeht. Also wenn ich es doof fände, wäre ich nicht so oft da gewesen, wie ich es jetzt bin. Ich finde tatsächlich, es hat diesen heimeligen Charme. Auch dieses, so muss ein Museum aussehen. So ein bisschen alt noch und die Vitrinen noch aus Holz. Mhm. Und eigentlich auch so, auch wenn da könnte auch Staub drauflegen, es wäre auch irgendwie okay. Und ausgestopfte Tiere stehen da rum. Und Lord Nelson läuft durchs Kabinett. Irgendwie, weißt du, so, ich habe immer das Gefühl, ich bin so im alten England auch so ein bisschen unterwegs in diesen, also im Natural History Museum in London, ähnlicher Charme, der ist nur alles noch einen Tacken größer, tatsächlich. Auf jeden Fall, das finde ich irgendwie alles cool. Auf der anderen Seite hat das, finde ich, von dem, was so in moderner Diskussion um wie macht man Museum stattfindet, ist es in vielen Punkten überraschend weit weg, habe ich das Gefühl, was Inszenierung angeht, was Storytelling angeht, was Partizipation angeht, was Partizipation, was so Mitmach, Hands-on-Stationen, leichte Sprache, was weiß ich, alles möglich, das ganze Zeug, ja, wirklich. Ja. Da ducken die sich so drunter weg. Aber es ist irgendwie okay, weil, wir haben es schon öfter gesagt, Forschungsmuseum. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man auch sagen, okay, Leute, ihr habt halt anderes zu tun als euch. Das ist so mein Eindruck, ja. Also, um sich darum zu scheren. Und vielleicht müsst ihr das auch nicht. Vielleicht muss ich nicht Storytelling machen, um zu erzählen, warum ich Knut ausgestopft da rumstehen habe. Vielleicht brauche ich das nicht. So. Ich fände es mal spannend, das mal zu sehen. Ich hätte gern mal so eine Top-Notch-Sonderausstellung mit irgendwie verrückten Sachen da. Genau, aber irgendwie trotzdem, es ist so ein Museum, man kann da immer wieder durchlaufen. Das ist auch okay. Man freut sich drauf, die gleichen Sachen an der gleichen Stelle nochmal zu sehen. Und umgekehrt aber eben dieser ganze Aspekt Marketing, dieses Life-Science-Zeug und so, da sind die wirklich ganz vorne mit dabei. Und auch dieser, was Jörg vorhin sagt, das Thema Plattform. Also das hat da echt Respekt, da kann man sich echt was von abschneiden, auch andere Museen, auch diese, ich wiederhole mich nochmal, diese Eier zu haben, manche Sachen einfach mal zu machen, so, das ist, finde ich, echt gut. Das sind immer die ganze Zeit mit den Eiern, wir reden ganz viel über Eier. Wir haben noch gar nicht über den Babysmoker gesprochen. Genau. Der Babysmoker. Das möchte ich nämlich noch machen und man lernt nämlich ganz viele tolle Begriffe dort auch. Natürlich gibt es so schöne, kuschelige Sachen, Jörg, das hat dir gut gefallen, der Greifstachler, den fand ich gut. Ja. Aber es gibt auch sehr merkwürdige und eklige Sachen. Und zwar haben wir was gesehen, das heißt Baby Smoker. Das ist nicht eklig. Naja, je nachdem, was man sich darunter vorstellt, wenn man es nicht gesehen hat. So, das sind so diese... So ein Kleinkind halt mit einer Zigarre. Ja, genau. Ja. Nee, das ist und ganz in der Tiefsee, ne, da unten, da wo die Ursprünge des Lebens sich angesiedelt haben. Und dann gibt es jedenfalls auch... Jedenfalls in Matthias vorstellen. Ist so, das ist so. Ach so, ja, gut. Und dann gibt es auch, den habe ich gesehen, das war, glaube ich, ein Vogel war das, der Raubwürger. Das fand ich auch sehr schön. Ich mag das ja, so absurde Begriffe zu lesen. Eben in diesem Fall aus der Naturkunde, das fand ich sehr schön. Das lernt man dann. Mhm. Von Raubwürgern und Babys. Eine gute Überleitung zu Marthas Fazit. Also mein Fazit ist vor allem, dass das Naturkundemuseum, ich sage es immer wieder falsch, aber ist egal, ihr wisst, wen ich meine, das schafft es einfach irgendwie so dieses kindliche Staunen in einem zu wecken. Mhm. Und das finde ich großartig. Weil man einfach mal für 1,5 Stunden oder 2 Stunden kann man das auch einfach so genießen und sich da durchgehen und einfach so dieses Wahnsinn. Man kann aber auch irgendwie so ein bisschen tiefer gehen, wenn man will. Man kann sich auch ein bisschen ekeln lassen. Also es ist irgendwie so, das ist irgendwie so alles dabei. Mhm. Man kann sich auch langweilen bei den Steinen zum Beispiel, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Was hast du denn mit deiner komischen Beziehung zu den Steinen? Staunen bei den Steinen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Es spricht auf jeden Fall sehr viele Gefühle an. Ja. Und nee, also ich finde es super, das Museum. Ich finde es ehrlich gesagt auch deswegen gut, weil es gar nicht so groß ist. Und weil es gar nicht so lang ist. Also die Ausstellung. Ja, die Ausstellung. Ich rede jetzt genau von der Ausstellung. Und weil es dann auch gar nicht so viel ist. Also ich werde ja immer schnell irgendwie müde in Museen und hungrig. Und diesmal war ich das nicht, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und also das ist echt eins meiner Lieblingsmuseen in Berlin. Ich gehe da immer wieder gerne rein und entdecke auch immer wieder was Neues. Und das finde ich schön. Ich fühle mich da wie zu Hause. Ja, auch wenn ich zu Hause keinen Riesendino habe. Hm. Du hast zu Hause keinen Riesendino? Nee. Ja, da hängst du bei der Zeit ganz schön hinterher. Mm. Ja. Ja, gut. Dann sind wir quasi jetzt abschließend mit der Besprechung des Museums für Naturkunde am Ende angelangt. Ach so, wir haben ja noch dieses ganze andere Kladderadatsch, den wir ja gar nicht gemacht haben. Mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das können wir doch nicht so machen. Ach doch, das passt schon. Wir lassen. Jetzt kommt nämlich der Teil, der wirklich wichtig ist. Wir haben ja was angekündigt auch, was wir noch machen wollen. Aber ich weiß nicht, was habt ihr denn auf dem Zettel stehen? Ich habe nichts auf meinem Zettel. Mein Zettel ist leer. Ich habe ja auch nichts auf dem Zettel. Ich wollte mal gerade noch unseren, den Beauftragten für Marketing bei uns, Matthias Stier, fragen, müssen wir jetzt eigentlich bei Twitter aussteigen? Da habe ich heute auch schon drüber nachgedacht. Weil Elon the Rocket Man Musk übernimmt jetzt diesen Laden da. Ja, das ist unser letztes Sprachrohr wird uns genommen. Nein, ich glaube, also wir gucken uns das mal an, wohin das geht, die Entwicklung. Wir sind weiterhin auf Twitter bei als @museumbugcast. Können wir uns da finden. Ja. Ich habe ja Twitter schon vor einiger Zeit Tschüss gesagt und bin jetzt sehr glücklich bei Mastodon. Da migrieren jetzt auch sehr viele. Was hast du dann? Das klingt wie so ein Botenstoff irgendwie. Nee, das ist so ein ehemaliger, ich wollte gerade sagen, das ist ein ehemaliger Elefant. Der hat jetzt umgeschult auf Zebra. Ich will jetzt kein Elefant mehr sein, ich bin jetzt eine Giraffe. Aber jetzt könnt ihr mich Loretta jeder, wie er sich fühlt. Nee, es ist so ein Urzeit-Elefant quasi. Aber auch ein Social Network, egal. Gar nicht im Naturkundemuseum gesehen. Nee, da ist er ja gar nicht drin, das Mastodon. Ja, genau. Und ansonsten, weiß gar nicht, Berichte aus den Abteilungen, haben wir irgendwie noch, habt ihr noch irgendwas zum Thema Gedenkstätte Hohenschönhausen, was euch noch einfällt? Also doch, eine Sache wollte ich noch sagen. Das war ja unsere letzte Folge. Genau, ich war ja da so ein bisschen down, als ich da rauskam und war da so ein bisschen, ich muss da nicht hingehen. Aber ich finde, es ist eine ultra, mega, krass wichtige Arbeit, die Menschen da machen. Und ich weiß nicht, ob das bei der letzten Folge so rauskam, dass ich das so, weil ich gesagt habe, ich muss da nicht hin und so. Ach so, bei dir. Das will ich damit nicht sagen. Also ich will damit sagen eigentlich, dass es total wichtig ist, dass es solche Orte gibt und dass das eine super, super wichtige Aufklärung ist. Und genau, also das wollte ich einfach nur nochmal klarstellen. Da hatte ich aber jetzt gar nicht den Eindruck, dass du das irgendwie in Zweifel gezogen hast. Mhm. Okay. Ich fand aber auch wirklich tatsächlich, ich war jetzt auch schon ein paar Mal da, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber es geht tatsächlich den Besuch, den wir da hatten, ich fand, das war einer unserer eindrücklichsten Besuche, die wir irgendwo hatten. Ja, das war emotional sehr mitreißend auf jeden Fall. Anders als, also gut, ich meine, wir hatten viele emotional mitreißende Besucher, aber ja, da halt irgendwie in einer ganz speziellen Form, ne? Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Kommen wir zu was Spaßigerem. Genau, kommen wir zu was Spaßigerem. Und zwar haben wir auch schon seit eigentlich Jahren irgendwie angekündigt. Jetzt haben wir uns endlich, jetzt kommen wir langsam endlich dahin, nämlich das Museum Bug HörerInnen grillen. Leute, wir grillen und ihr kommt dahin und wir grillen alle zusammen leckeres Zeug und trinken ein bisschen was dazu. Und da wollen wir euch einladen. Ja. Kommt doch irgendwie vorbei. Es ist jetzt noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt gesagt, der 20. August fänden wir gut. Das ist ein Samstag. Das ist und schönes wenn, Wetter. Das ist dann schönes Wetter, weil es ist ja August. Und wir machen das auf dem Tempelhofer Flugfeld. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Also bis dahin werden wir natürlich auch, keine Ahnung, die Geolocations durchgegeben haben, wo man uns auf dem Feld finden kann. Ab 15 Uhr geht's los. Da sind Martha, ich und Matthias irgendwie dort. Und ja, wir würden uns freuen, wenn die ein oder der andere vielleicht von euch vorbeikommen möchte. Und mit uns ein paar Seifenblasen in die Luft schieben möchte. Wir bringen irgendwie einen Grill mit und einen Kasten Bier und jeder, der was mitbringen will, kann was mitbringen und dann machen wir jetzt einen schönen Tag. Da kommen bestimmt, vielleicht kommt ja noch ein paar andere Museumsleute, vielleicht kommen einfach Museumsinteressierte oder wenn ihr einfach Käferfreunde seid, kommt ihr auch vorbei. Genau, oder nur wir drei sind da, weil kein anderer kommen möchte und uns besuchen. Genau, also wann nochmal? Sag bitte nochmal. Genau, 20. August, Samstag ist das, 15 Uhr am Tempelhofer Flugfeld. Weitere Infos folgen in den nächsten Folgen. Genau, spread the word. Yes, spread the word. Gut, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende der Folge angelangt. Aber es wäre nicht eine vollständige Museumbug-Folge, wenn nicht noch Matthias sein kleines Gedicht auftragen könnte. Also bitte, Matthias. Genau, die obligatorische Kommunikationsanleitung für den Museumbug-Podcast lautet wie folgt. Ihr findet uns noch bei Twitter als @museumbugcast oder ihr könnt uns schreiben auf museumbug.net, da findet ihr alles, da findet ihr alle Folgen, da findet ihr das Archiv, ihr seht, wie viele Downloads wir haben, ihr könnt eure Meinung schreiben, sagt uns, was ihr findet, warum das Museum für Naturkunde so cool ist oder halt auch nicht und warum jeder einen Dino zu Hause haben sollte oder einen Babysmoker oder einen Raubwürger, das könnt ihr uns da alles sagen, also museumbug.net. Yeah. Nice. War voll cool heute mit euch. Ja, das war lustig. Ja, es war richtig lustig. Ja, ich habe mich auch, ich wollte wieder podcasten mit euch. Das ist nee, aber auch im Museum war so lustig. Ja, ja. Chaoten. Mit denen kann man sich nirgends blicken lassen, ich sag's euch, ey. Ja. Genau. Na gut. In dem Sinne, Leute, ne? Ja. Dann hören wir uns dann das nächste Mal wieder. Ja. Lasst euch schön ausstopfen bis dahin. Bleibt schön brav. Oder auch nicht. Bis denn dann. Ja, wir legen uns jetzt in Alkohol ein. Tschüss. Macht's gut, Leute. Tschüss.